Tja, du hast es doch nicht anders gewollt, du Opfer. Ich hab's doch gesagt, eine Aktion zieht eine Reaktion nach sich. Trittst du einmal in die Scheiße, bleibst du unten in der Gosse und schon bald teilst du dein letztes Stück Brot mit den Ratten. Du solltest dich halt nicht mit Mächten anlegen, die zu groß sind für den kläglichen Zustand, den du dein Leben nennst. Scheiß auf deine Meinung. BSW.